Deutschlandfunk Kultur Tonart. Und da das Jubiläumsjahr noch ein paar Wochen andauert, gibt es ganz aktuell im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe die neue Schau 68 Pop und Protest. Heute findet im Museum außerdem eine Podiumsdiskussion unter der Überschrift Der Sound von 68 statt. Denn Musik und Musiker waren ein Hauptimpulsgeber und Motor dieser Zeit. Mit dabei unter anderem war damals Renate Knaub, die seit den 60er Jahren und bis heute Mitglied der Band Amon Dyl 2 ist. Sie ist Mitbegründerin des sogenannten Krautrocks. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie es sich anfühlte, als Frau in einer männerdominierten Sphäre, was von der 68er Musik übrig geblieben ist und wie die damalige Zeit überhaupt für sie klang. Wild, wunderbar, neu, offen. Wie klingt sie noch? Ja, wild. Wild, ja, wild. Ja. Welche Rolle spielte das Setting, würde man heute vielleicht sagen, die damalige Lebenswelt, die Atmosphäre für das Entstehen, aber auch für das Hören von Musik? Es war ja alles im Aufbruch. Ich meine, wir waren natürlich mit unseren Ohren und Sinnen auf zu neuen Ufern und so brodelte das an jeder Ecke. Egal in welcher Stadt in Deutschland oder egal in Europa überhaupt. Also es war einfach ein Aufbruch. Und was wollten Sie genau? Was war Ihnen damals musikalisch wichtig? Die Schlager wegzuputzen. Nein, ja, ich meine, in Deutschland hast du ja nur traditionelle Volksmusik, die Schlager und Klassik als Musik gehabt. Und das, was durch EFN oder Radio Luxemburg so reinschwappte. Aber die gegebene Musik waren genau diese drei. Beatles waren natürlich auch schon um die Ecke gebogen, aber das war ja alles vertrocknet, verrostet und verkalkt, die ganze Geschichte. Mhm. Und daher waren wir drauf und dran. Und wie? Wie wollten Sie das durchsetzen, Ihre Ideale von Klang von Musik? Ja, ich meine, da musste natürlich auch die Revolution ran. Also es war ja gleichzeitig die ganze Studentenbewegung, also die ganze Aufruhr da parallel. Es ging ja alles Hand in Hand, kann man sagen. Es war ja alles ein Brodelnest. Mhm. Ja? Die einen waren mehr politisch engagiert, wir nicht so. Aber trotzdem hat man gewusst, worum es geht und war irgendwie in seinem Übungsraum und hat sich bemüht, wie gehen wir es an. Aber wir waren auch gar nicht wirklich zielgerichtet und gesagt, wie können wir jetzt zu einer neuen Musik kommen? Sondern es war halt einfach in uns, dass unsere Chemie von diesen Menschen, die damals eben angefangen haben, wir haben uns ja neu erfunden sozusagen. Wir haben ja eine neue Musik erfunden. Welchen Einfluss hatten denn damals die Bands aus den USA, aus Großbritannien? Die Beatles haben Sie gerade angesprochen. Die haben ja die Musikszene weltweit dominiert. Welchen Einfluss hatten die auch auf Sie? So, meine erste gekaufte Single war von Animals, The House of the Rising Sun. Und ich habe natürlich auch ganz viel Jazz gehört früher, also von John Coltrane über Dizzy Gillespie, über Swing, über alles. So richtig fetten Einfluss. Natürlich hat man, weil Pink Floyd ja damals schon eine andere Hausnummer war, hat man zu denen hochgesehen und die Platten von denen gekauft. Aber ich meine, wir waren ja nie drauf, da irgendwas zu kopieren, sondern es war halt einfach das ganze Sammelsurium von den herrlichsten Musiken, die da aus jeder Ecke rauskam. Und wie viel Erfolg hatten Ihre eigenen Ideen dann letztendlich? Ja, ich meine, wir haben ja erst mal so ein Jahr lang in einem Club gespielt in München und daraufhin haben wir dann die Chance bekommen, unsere erste Platte zu machen. Aber in Deutschland war unser Erfolg, dauerte einige Zeit, es ging über England. Als die unsere zweite Platte hörten, da war unter anderem eben auch dieses Stück Archangel Thunderbird drauf. Da war ich sozusagen Best Newcomer Singer und wir mit Best Newcomer und so. Und da ging das los. Und dann mit den Tourneen, wir haben ja sehr, sehr oft und mehrere Male in England Tourneen gehabt. Und dann erst haben die Deutschen gesagt, ja, das ist ja dann schon mal was. Und wer ist denn das? Und, ne, so. Wenn Sie heute die Musik von damals hören. Was geht Ihnen da durch den Kopf oder durchs Ohr? Wie groß ist da der Abstand? Da gibt es überhaupt gar keinen. Ja. Es gibt keinen, weil ich war ja erst vor 4 Tagen wieder auf der Bühne mit der Musik, wo ich die 3. oder 4. Generation antörme. Und der Neverending Story. Und ich finde das eben sehr, sehr glücklich, dass unsere Musik so zeitlos ist. Und immer wenn ich nicht Zündfunk höre oder jetzt in München oder in Berlin, Radio 1 oder so, da sind immer Frauen plötzlich auf dem Teller, wo ich mir denke, na, die haben mir auch gut zugehört. Also ich finde, so, es gibt wenig neue Musik jetzt, finde ich. Also die irgendwie outstanding ist, wo du sagst, wow, also die haben es jetzt richtig gehittet. Also Sie sind sozusagen das Fundament, die 68er. Ich finde schon, dass wir da einiges gesetzt haben, jetzt ohne großmütig zu sein oder ohne eingebildet. Also das finde ich, bin ich nicht. Wo Sie die Frauen gerade schon angesprochen haben, die 68er-Zeit, die ja auch so laut für Gleichberechtigung, für Feminismus, für Frauenrechte auf die Straße gegangen ist, das war ja trotzdem eine von Männern dominierte Zeit. Wie haben Sie das wahrgenommen? Gab es hier eine ganz eigene weibliche Perspektive? Nein, es waren ja kaum Frauen da in meinem Genre, also in der Musik. War die Inga Rumpf, ich und die Inga Rumpf und ich und Frau Knef. Aber es war ja wahnsinnig wenig. Und ich war ja immer bis heute mit 6 Männern und einer Frau. Das war ein guter Kampf, bis ich da war, wo ich gesagt habe, so Leute, jetzt mal Icke. Aber Sie mussten auch kämpfen. Ganz, ganz, ganz fest, ganz fest. War das jetzt nur als Person oder auch musikalisch? Musikalisch. Ich habe ja Monate, Jahre lang immer an so eine Wand, also hinter mir war so eine Wand von brutalster Marshall-Amp-Situation und ich war da vorne und es war denen wurscht, ob ich mich höre oder nicht. Und wie haben Sie sich durchgesetzt? Indem ich irgendwann mal gesagt habe, so Freunde, entweder ihr macht es jetzt oder ich singe ab jetzt nur noch a cappella vor euch. Und a cappella, das war nun wirklich nicht der Sound von 68. Renate Knaup, Musikerin von Amondyl 2, die den Schlager wegputzen wollte. Heute ist sie zu Gast bei einer Podiumsdiskussion im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Die Diskussion zum Sound von 68 ist Teil der neuen Ausstellung 68 Pop und Protest.